1. Danixor ich einafin tur im Himmelland hort die selbe stim, die zuvor y ein poson zu mir gesprochen hat, sie forderte mich auf, heraufzukommen, damit mir die zukünftigen Ereignis offenbart werden. 2. Augenblicklich word ich vom Geist ergriffen und erblickt im Himmel einen Thron, auf dem ein majestatisch Gestalt Platz genommen hat. 3. Die Erscheinung des Thronenden glich Kosperen Edelsteinen y Jaspis und Carniol, waren dein Region Bogunartige Glanz, deren Smaragde Irinit, den Gesamten Thron umgab. 4. Am Dicen Zentralen Thron hierum befanden sich Virens Wanzig Weitere Sitzer, auf denen Altest in Weissen Gewanden Sassen, die Goldin Siegesgrans auf Iren Haupten Trugen. 5. Vom Thron Jingen Blitz, Stimmen und Donnerschlag aus, waren Dava Sieben Brennen Fackeln Lupteten, welch die Sieben Geister Gottes repräsentieren. 6. Vor dem Thron erstreckt sich ein Flash, die y ein Glasens Meer aus Kristall wirkte, und in unmittelbarer Nahe des Throns befanden sich via Labusen, die überall mit Organ bedeckt waren. 7. Das erste dieser Wiesenglisch einem Lohen, das zweite einem Steier, das dritt Bisas ein menschliches Antlitz und das wird in Sprach einem fliegenden Adler. 8. Jeds dieser via Labusen verfutuber sex flugel und war so wollen in als ochossen mit organ ubersat, one unterbrechung verkundeten sie tag und nack die Heiligkeit des allmächtigen Herrn und Gottes, der war, der ist und der kommen word. 9. Jeds mal, when dies wiesen dem auf dem Thron sitzenden, der in uig keet lebt, pries, ere und dank darbringen, geschieht ein weitere Handlung der Vererung. 10. Dann werfen sich die Virens Wanzig Altesten vor dem Eugen nieder, bieten innen und legen ihr goldenen Kranz als Zeichen der Unterordnung vor seinem Thron ab. 11. Sie proklamierten, dass der Herr und Gott würdig sei, Herrlichkeit, Ere und Macht zu empfangen, weil den Scharfen hat und dies allein durch seinen Willen ins das ein gerufen werden.